Dein Gesicht, ich will die Großmama erschrecken. Pump mir dein Gesicht, ich will die Affen damit necken. Pump mir dein Gesicht für einen kleinen Augenblick. Eben's noch bedenkst, hast du schon zurück. Pump mir dein Gesicht, ich will die Großmama erschrecken. Pump mir dein Gesicht, ich will die Tante damit wecken. Pump es mir da ausnahmsweise, Mensch, ich zahle die höchsten Preise. Bist du's einmal los, sei froh. Großmama erschrecken. Pump mir dein Gesicht, ich will die Affen damit necken. Pump mir dein Gesicht für einen kleinen Augenblick. Ehe du's noch bedenkst, hast du schon zurück. Pump mir dein Gesicht, ich will die Großmama erschrecken. Pump mir dein Gesicht, ich will die Tante damit wecken. Pump es mir da ausnahmsweise, Mensch, ich zahle die höchsten Preise. Bist du's einmal los, sei froh.